Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Genau, das ist unsere Nummer. Mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und schon geht's los, nämlich mit der Sandra. Und Sandra ist 39 Jahre alt. Sandra. Ja, hallo, schönen guten Abend, Domian. Ja, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Um was geht's bei dir, Sandra? Also, Domian, in meinem Leben spielen drei Männer eine Rolle. Oh, gleich drei. Ja, gleich drei. Aha. Ich führe mit keinem dieser dreien eine feste Beziehung. Keiner kennt den anderen und keiner weiß auch von dem anderen. Drei Lover. Lover ist zu viel gesagt. Also bei dem ersten Mann handelt es sich darum, wir verbringen unsere Freizeitaktivitäten zusammen. Ja. Das heißt, also wir haben die gleichen Hobbys wie Tanzen gehen oder Karneval etc. Ja. Der zweite Mann ist so der Helfer in der Not. Er hilft mir bei alltäglichen Dingen, zum Beispiel Reparaturarbeiten oder im Haushalt. Ja, und der praktisch Veranlagte. Der praktische Anlage, ja. Genau, immer höflich, immer zur Stelle, immer parat. Und mit dem dritten führst du philosophische Gespräche? mit dem dritten, den kenne ich am längsten von den dreien, insgesamt 15 Jahre. Ja. Und dieser Mann ist quasi, in den bin ich eigentlich verliebt. Ach, in den bist du verliebt? Ja, und mit dem würde ich auch gerne eine feste Beziehung führen. So, halt. Jetzt hast du ein Thema ganz geschickt umschifft, in dem du es nicht ausgesprochen hast. Mit wie vielen von den dreien hast du Sex? Nur mit dem einen, mit dem dritten. Mit dem, ach so. Ja, genau. Ach so. Ja. Genau. Und, also und die anderen, aber die ersten beiden... würden auch gerne, aber du hast klargestellt, dass wir nur gute Freunde sind. Also und, Waschbecken reparieren und so gerne, aber ja, genau. Dann ist aber auch Schluss. Dann ist auch Schluss, ja. Wie lange läuft das denn mit den ersten beiden, mit den... Ja, also insgesamt, also überlappend jetzt alle drei so 4 Jahre. 4 Jahre und der dritte, in den du verliebt bist, ja, 15 genau. Jahre, mit dem hast du auch Sex. Mit dem habe ich auch Sex, ja. Und mit dem hatte ich schon mal eine Beziehung in den ersten 6 Jahren. Ja. Und danach war Sendepause, dann haben wir uns getrennt, hatten wir 5 Jahre lang keinen Kontakt mehr. Ja. Und danach haben wir uns wieder getroffen. Und jetzt treffen wir uns ungefähr seit 4 Jahren wieder. Ja. Und mit ihm wäre ich am liebsten zusammen. Und da es aber mit ihm nicht klappt. Warum nicht? Ja, das ist einfach so. Der Mann ist sehr unzuverlässig. Also er nimmt das Telefon nur ab, wann er möchte. Aha. Er sagt kurzfristig Verabredungen ab. Finde ich auch sehr nervig. Ja, sehr nervig. Also immer kurzfristig, eine Stunde vor der Verabredung. Das nicht nur einmal, sondern manchmal 2-3 Mal in der Woche. Aus irgendwelchen Gründen. Also wie ihm gerade so die Laune steht. Genau, genau. Mhm. Und wenn er dann sagt, er sei krank, dann fahre ich zu ihm hin, stehe ich vor verschlossener Tür, ich klingle, möchte ihm irgendwas bringen zum Lesen oder zum Trinken oder so. Und dann macht er nicht auf. Ja. Telefonisch erreicht man ihn auch nicht. Wenn ich dann auf den AB spreche, ruft er nicht zurück. Also ein richtiger Egoist. Ein Egoist, ein genau. Ein Egoist, aber richtig, wie er im Buche steht. Genau, und das tut mir sehr weh. Und wenn ich dann zum Beispiel auf den AB spreche, bitte um Rückruf, dann kommt ein Rückruf 3-4 Tage später, wenn überhaupt. Und irgendwann, wenn er mal guter Stimmung ist, dann sollst du wahrscheinlich direkt dann springen, ne? Und, genau, und ich mache das dann auch mal gleich möglich an diesem Tag und renne dann hin. Was, und schon ein großer, was schon ein großer Fehler ist, dass du das tust. Ja, ne? Lass mich mal zu den anderen Männern fragen. Ich meine, das ist ja, irgendwie können wir sagen, okay, sie hat zu zwei Männern ein freundschaftliches Verhältnis und den einen ist sie verknallt. Hm? Aber der Haken an der Sache ist ja, dass du die anderen beiden armen Männer hinhältst. Na gut, ich habe ja klar definiert, wir sind gute Freunde, aber mehr läuft nicht. Also das hast du von dir aus schon ganz klar gesagt. Ja, oder wirfst du denen schon mal so ein Zückerchen hin nach dem Motto, na, vielleicht doch irgendwann und je nachdem, wie ich immer... So ein bisschen schon. So, da haben wir es, da haben wir es. Ja, das ist vielleicht unfair. Aber dass die das 4 Jahre mitmachen, verstehe ich nicht. Da eben, ist eine freie Entscheidung dann, ne? Schön doof, ne? Mhm. Ja, finde ich schon. Gut. Ja, schön doof. Ja gut, ich meine... Aber da das alles so abgeklärt ist von deiner Seite aus, warum erzählst du denn denen nicht, dass es ja auch, dass es andere, dass es jeweils die anderen gibt? Das ist doch dann kein Geheimnis. Ja, ich denke aber dann, dass dieses Verhältnis dann aufgelöst wird. Weißt du, was ich auch glaube? Dass du auch eine ganz geschickte Taktikerin bist. Mhm. Ne? Dass du dir die Jungs alle so zu Nutzen machst, wie du das gerne möchtest und hast Angst, dass die dir von der Leine gehen, wenn die wissen, da ist noch jemand anderes. Ja, aber ich mache das ja eigentlich nur, weil ich bei einem Mann nicht das bekomme, was ich mir eigentlich wünsche. Und das ist ja der eine, ne? Ja. Und wenn der mir immer wieder absagt und dann stehe ich alleine, der fragt dann auch gar nicht, was hast du dann am Wochenende gemacht ohne mich? Will er gar nicht wissen. Ja. Sondern, und insofern werde ich ja da, dann treffe ich mich halt dann wieder mit den Männern. Eigentlich würde ich ja gerne diese Beziehungen aufgeben für den Richtigen. Für den Richtigen. Aber du willst halt auch ein bisschen beschäftigt werden. Und ich wundere mich, dass du ja nicht schon mal schwach geworden bist und mit dem einen oder anderen der ersten beiden nicht auch schon mal so ein bisschen gefummelt hast zumindest. Oder hast du es? Wie, also sexuell jetzt? Ja, ja. Nee, weil sie optisch nicht mein Fall sind. Ich mag sie so von der Art her. Achso, die tören dich auf Deutsch gesagt überhaupt nicht an. Genau, richtig, ja. Genau. So, die ganze Sache ist natürlich insofern mehr oder weniger okay, wenn du denen nicht klein wenig Hoffnung ab und zu machen solltest. Das ist dann nicht korrekt. Aber andererseits sind es erwachsene Männer, wenn die das mitmachen, so 4 Jahre sind sie auch selbst schuld dran. Ja, eben, genau. Und ich habe teilweise auch schon mal den Kontakt, wenn ich mich mit dem Dritten wieder intensiver getroffen habe, weil ich gedacht habe, jetzt wird's wieder was mit uns, ne? Mhm. Und dann habe ich das andere auch eingeschränkt und dann kamen halt immer wieder die Anrufe von den anderen und wollten sich gerne mit mir treffen. Also die lassen es auch nicht, ne? Ja, aber andererseits muss es, finde ich, für dich, wenn ich mich so nicht hineinversetze, auch irgendwie ein blödes Gefühl, da so zwei Männer irgendwie so ein bisschen die Eisen im Feuer zu lassen, ist nicht korrekt. Finde ich auch nicht so ein. Also ich käme mir selbst ein bisschen blöd vor, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre. Ja, das ist. Ich habe halt auch teilweise ein schlechtes Gewissen, weil man muss ja auch immer gewisse Lügen auch erfinden. Wenn der eine fragt, hast du am Freitag Zeit? Nein, absolut. Kann ich nicht. Und wenn du vier Jahre mit denen jeweils schon ungefähr befreundet bist, entsteht ja schon eine gewisse Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung. Und das ist dann schon alles ein Lügenmodell. Ist eigentlich alles nicht in Ordnung. Nee, und insofern, ich bin auch dann in meinem Privatleben absolut unzufrieden. Und das Problem ist jetzt als Hauptproblem der Dritte, weil, wenn er anruft, renne ich wieder hin. Habe ich mir gerade schon gedacht. Da machst du nämlich deinen Hauptfehler, finde ich. Ja. Gut, die anderen Fehler sind auch Fehler, aber wieso führst du da nicht ein strengeres Regiment mit dir selbst und mit ihm auch? Warum lässt du das? Warum lässt das mit dir machen? Jetzt sagst du nicht, aber ich liebe ihn so sehr. Ja, das ist die innere Angst. Ich möchte einfach diese innere Angst umgehen, renne wieder hin, denke, es wird doch noch was, ich habe doch noch Hoffnung, dann war es ein schöner Abend, ich bin euphorisch, dann kommt drei Tage später wieder der große Krach. Ich verstehe, dann fall ich wieder in ein tiefes Loch. Aber über was reden wir? Du bist keine 15. Ja. Und diese Geschichte läuft so viele Jahre schon. Ja, genau. So viele Jahre. Das heißt, du kennst genau die Mechanismen, die abgehen. Ja, genau. Richtig. Und wahrscheinlich ist es immer dasselbe und immer dasselbe und immer dasselbe. Und der einzige Mensch, der das durchbrechen kann, bist du. Indem du einfach eine klare eindeutige Haltung annimmst und dich entsprechend auch verhältst. Und dann kapiert der vielleicht auch, dass er es nicht mit dir machen kann. So wie du dich jetzt verhältst, weiß der, ach, mit der Sandra kann man es machen. Die kommt und schon wieder. Die kommt wieder. Die kleine Maus kriegen wir schon wieder, wenn ich Lust habe. Genau, und das weiß ich auch selbst. Und dafür, ich ärgere mich auch selbst, weil er hat ja gar keinen Respekt mehr vor mir. So, und das musst du verändern. Das liegt in deiner Hand. Und wie mache ich das? Indem ich ihm das persönlich sage oder kein Telefon mehr abnehme, weil ich habe einfach Angst, wieder in einem Telefonat, wieder der Verlierer wie immer zu sein, der emotionale Verlierer. Und Indem du einfach die Regeln neu bestimmst. Indem du sagst, pass mal auf, ich möchte das so nicht mehr leben. Ja. Ich möchte, dass wenn wir beide zusammen sind, dass das, oder wenn wir beide Kontakt miteinander haben, dass das eine verlässliche Geschichte ist und nicht so, wie was du mir gerade erzählt hast. Und wenn das noch ein, zweimal vorkommt, so komische Sachen, wie du sie mir gerade erzählt hast, dann ist Schluss. Aus. Vorbei. Mhm. Und dann bist du auch nicht wieder, und dann bist du auch nicht wieder bei ihm, wenn er dann säuselnd am Telefon dich bezirzt. Ja, das macht er dann auch wieder. Und warum er auch immer wieder kommt, angeblich ist er doch so unzufrieden mit mir und kritisiert immer, provoziert. Also war manchmal auch nahe davor, ihn auch mal, ich könnte ihm dann gerade eine Ohrfeige geben, ich sage es mal ganz deutlich, ne? Weil er mich so provoziert und in der Ecke drängt und ich gar keine Chance mehr habe, dann rhetorisch zu kontern und bin dann so fertig, nervlich auch. Du hast das richtig gerade ausgedrückt. Du hast gesagt, der hat überhaupt keinen Respekt mehr vor mir. Nee. So, und das liegt immer in der eigenen Hand, dass Menschen vor einem Respekt haben. Das musst du jetzt, verändern. Und ich finde, dass du auch dich fairer und ordentlicher den anderen Männern gegenüber verhalten solltest. Finde ich schon. Wenn du das nämlich alles tust, hast du für dich auch ein besseres Selbstwertgefühl. So wurstelst du dich da irgendwie immer so durch. Ist keine schöne Sache. Das ist halt nur so, ich habe halt Angst davor, alle drei auf einmal zu verlieren. So, dann ist es so. Dann geht's wieder alleine. Ja, das ist dann so. Das muss man dann auch mal aushalten. Aber wie mache ich das dann? Wie komme ich dann aus diesem Loch heraus? Ne? Weil Wird schon gehen. Haben wir alle erlebt schon. Ja. Ja. Aber hallo. Ich versuche halt, das Wichtigste ist eigentlich der Dritte. Ich möchte da nicht mehr dastehen wie... So. Ja. Wir sind uns einig, dass du es verändern musst, indem du dich anders verhältst, so wie wir es gerade besprochen haben. Ja, genau. Also klare Worte und auch nicht irgendwie jetzt wieder das Telefon nicht annehmen. Nein, und konsequentes Verhalten, dass du das, was du vorher gesagt hast, auch dann wirklich durchziehst. Ja. So, und ich ziehe jetzt durch, dass wir uns beide verabschieden. Gut, alles klar. Ich danke dir recht herzlich, Domian. Liebe Sandra, alles Liebe, alles Gute. Gute Zeit. Danke, tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, das habe ich euch ja schon die letzten Tage gesagt, meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die in der Zeitung gestanden haben, über die im Fernsehen berichtet wurden, weil sie in einen schweren Unfall verwickelt waren, in ein Verbrechen verwickelt waren, weil sie einen Gewinn gemacht haben, ein Auto gewonnen haben, eine Reise gewonnen haben, vielleicht irgendwas sehr Besonderes. Oder weil sie mit einem großen Star irgendwie in Kontakt gekommen sind oder vielleicht auch was gehabt haben, wenn das dann öffentlich geworden ist, wie auch immer. Also, meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Morgen unser Thema. Ab 0 Uhr bitte anrufen oder mailen domian@wdr.de. Heute, wie immer und weiterhin, freie und offene Themennacht. Es ist jetzt hier der Andreas. Und Andreas ist 32. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, Andreas. Es geht bei mir um meine Ex-Beziehung, wo meine Ex-Verlobte mich im Oktober niedergestochen hat. In diesem Jahr, ja. Die Verlobte hat dich niedergestochen? Ja. Was hat die gemacht und wie kam es dazu? Ja, also wir haben uns eigentlich geeinigt, dass wir uns räumlich trennen. Nach wie vielen Jahren? Wir waren jetzt ein Jahr zusammen. Ja. Und haben uns auch ziemlich schnell verlobt gehabt. Weil wir einfach gesagt haben, okay, das ist genau die Person, die wir eigentlich immer gesucht haben. Wir waren beide schon verheiratet gewesen und hatten, weil, ich sag mal so, ich ein bisschen missgebaut habe, weil ich Notlügen gebraucht habe, um sie nicht zu verletzen, weil ich halt Streitereien aus dem Weg gehen wollte. Die Notlügen sind halt rausgekommen. Darauf hatten wir uns eigentlich geeinigt, dass wir uns erstmal räumlich trennen. Nur ein Stichwort, was waren das für Notlügen? Was hast du gemacht? Ja, Notlügen waren zum Beispiel, dass sie ist bei mir hier eingezogen im Haus und dadurch, durch meine vorgehende Beziehung, die prinzipiell durch meine Eltern beendet worden ist, in dem Sinne, weil meine Eltern sich immer in unsere Beziehung eingemischt haben, Ich hatte ihr gesagt, als sie eingezogen ist, dass sie hier alles verändern kann, wie sie will, damit sie sich wohlfühlen kann. Und habe ihr dann im Endeffekt immer Knüppel zwischen die Beine geworfen, habe gesagt, ich will das nicht. Also eher so Kleinkram? Genau. Also es ging so nicht um eine andere Frau, dass du ihr was vorgelogen hast? Überhaupt nicht. So, da gab es also gewisse Reibereien. Dann habt ihr gesagt, wir machen erstmal eine räumliche Trennung. Genau, sind auch zu einer Paarberatung gegangen. Ja. Hatten uns auch darauf geeinigt und haben auch so Vereinbarungen schriftlich getroffen, wie wir uns dann in Zukunft verhalten wollen. Ja, und dann war es halt am 15.10. hatte mich ein Bekannter eingeladen, eine Motorradtour zu machen. Nach Italien und dadurch, dass ich jetzt nach 10 Jahren erst wieder angefangen habe, Motorrad zu fahren, bin ich halt noch etwas unsicher. Und da war sie absolut dagegen. Und weil sie an dem Tag dann nochmal mit der Paarberatung zusammen telefoniert hatten, sie dann gesagt hat, weil sie einfach Angst hat, dass was passiert. Okay, kann man ja auch verstehen. Aber andererseits kann man auch verstehen, wenn du so eine Tour machen willst. Genau. So, jetzt erzähl mal, was dann passiert ist. Was dann passiert ist, ja, das war dann halt am 16. bin ich halt abends weg. Sie war halt hier am Packen. Sie war im Schlafzimmer an ihrem Wasserbett abbauen. Aber da war sie ja schon längst ausgezogen. Nee, sie war noch da. Ach, sie war noch da. Es war vereinbart, dass sie bis zum 20. auszieht. Okay, sie war es am Einbauen, Abbauen. Genau. Und dann? Und war halt im Schlafzimmer was am Schneiden. Ich war halt weg gewesen. Ja. Bin halt heimgekommen und wollte ein paar Hemden aufhängen im Schlafzimmer an den Kleiderständer. Und da stellt sie sich auf einmal vor mich und sagt, du kommst jetzt hier nicht rein mit erhobener Schere. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich habe ja nicht mitgerechnet, dass sie es wirklich macht, habe dann halt zu ihr gesagt, dann stich doch zu. Genau in dem Moment hat sie mir halt in den Herzbeutel gestochen. Unfassbar. Unfassbar. Und war allerdings im gleichen Moment auch hat sich selbst darüber erschrocken und ja, halt, Schatz, tut mir leid, ich wollte das nicht und so weiter und so fort. Na super, es tut mir leid. So, hast du die Schere im Herzbeutel? Ich bin jetzt medizinisch nicht so bewandert, klingt sehr dramatisch. War das sehr dramatisch? Ja, also war laut Arztbericht, hat Lebensgefahr bestanden. Dann wurde direkt ein Krankenwagen, sie hat Notarzt. Notarzt Krankenwagen gerufen. Steckte die Schere denn noch in deiner Brust? Nee, die hat sie ja in dem Moment, das war ein Sekundenbruchteil, rausgezogen. Als es gemerkt hat, ich weiß auch nicht, ob sie es im Prinzip nur antäuschen wollte. Naja, nur gut, aber sie hat ja richtig reingestochen. Richtig. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich war 11 Tage im Krankenhaus gewesen. Und sie hat sich auch während der Zeit im Krankenhaus ja täglich angerufen, hat täglich mit den Ärzten telefoniert und mit dir auch? Mit mir auch. Wolltest du überhaupt mit der noch sprechen? Ja, weil ich gehe ja auch mal davon aus, dass die ganze Geschichte nur unter Medikamenteneinfluss entstanden ist. Welche Medikamente nahm sie denn? Sie nimmt, weil sie vor 2 Jahren einen schweren Motorradunfall hatte, 2,5 Jahre, nimmt sie gerade auch wenn sie jetzt wie beim Umziehen schwer hebt, weil sie Rückenprobleme hat, Tilidin. Das ist ein ziemlich starkes Schmerzmittel, wo ich halt auch mittlerweile ein bisschen recherchiert habe. Wenn man so ein bisschen nicht so ganz Herr seiner Sinne ist, oder? Richtig, was halt auch aggressiv macht. Sie hat selbst einen schweren Motorradunfall hinter sich, sagst du. Richtig. Somit ist zu erklären, dass sie nicht wollte, dass du mit dem Motorrad eine weite Reise machst. Ja, weil sie fährt zwar auch wieder Motorrad, aber weil ich halt noch relativ unsicher bin. Und diese Attacke mit der Schere, ist das darauf zurückzuführen, dass sie wütend war, dass du diese Motorradfahrt dann doch machen möchtest? Warum sie das gemacht hat, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Weil du solltest nicht in den Raum kommen. Warum solltest du nicht in den Raum kommen? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich nur ein paar Kleiderbügel in der Hand gehabt mit Hemden, die ich an den Kleiderständer hängen wollte. Dann sagte halt nur, kommst jetzt hier nicht rein, stellst dich mit Schere vor mich. Und zack, hast du das Ding in der Brust. Unfassbar. Wie ist es heute? Du hast vorhin gesagt, meine Ex-Verlobte, jetzt seid ihr nicht mehr verlobt. Nein, also wir haben uns getrennt. Ja. Aus dem Wobei es auch während der Krankenhauszeit erstmal noch so war, dass wir es weiterhin versuchen wollten. Deswegen habe ich auch keine Anzeige erstattet. Und wir haben das dargestellt, als ob es ein Unfall gewesen wäre, dass ich reingelaufen wäre. Wobei die Ärzte es halt nicht geglaubt hatten. Weil das sieht man ja an der Stichverletzung. Ob natürlich, ja, ja. So, und jetzt hast du dich in deiner Meinung geändert? Ich musste mich in meiner Meinung ändern, weil ich bin am 27.10. entlassen worden. Und bin am 28.10. einfach, weil ich auch mich erholen wollte, nach Spanien zu Bekannten geflogen. Und da war es halt so, da habe ich auch wieder eine Notlüge gebraucht, weil ich wollte halt einfach nicht, dass sie sich irgendwelche Sorgen macht. Ja, du bist lustig, die hätte ich beinahe tot gestochen. Dann hast du Sorge, dass sie sich Sorgen macht? Ja, weil sie war halt ständig im Kontakt mit den Ärzten und daher bin ich davon ausgegangen, dass sie auch weiß, dass ich normalerweise 3 Monate hätte nicht fliegen dürfen. Okay. Warum siehst du die ganze Sache jetzt anders und warum seid ihr jetzt Ex? Die ganze Sache sehe ich anders, weil andere, wie gesagt, wollte ich gerade noch erzählen, ich bin am 28. mittags nach Spanien geflogen und andere Leute, irgendjemand hat bei ihr an dem Tag abends die Luft aus den Reifen gelassen und die haben dann behauptet, ich wäre es gewesen, obwohl ich nicht war. Und haben halt die gegen mich aufgebracht weiterhin, obwohl wir halt eigentlich auch während der Krankenhauszeit... Okay, was kam jetzt raus bei der ganzen Sache? Wer hat sich jetzt von wem getrennt? Also wir haben uns eigentlich... sie sich von mir... Sie sich von dir, während du noch in Spanien warst? Richtig. Und wie siehst du es jetzt? Wie fühlst du dich jetzt nach dieser Trennung? Ich fühle, wie soll ich sagen, ich liebe die Frau trotzdem noch. Ich liebe die Frau trotzdem noch. Ich habe jetzt im Nachhinein eine Anzeige gestellt, weil halt auch einige Sachen, als sie ausgezogen sind, von mir verschwunden sind. Und da kam das halt auch mit dieser Scherenattacke zur Sprache. Warum liebst du die Frau denn noch? Weil ich weiß, wie sie wirklich ist und ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen irgendwie, aber ich mir einfach diese Scherenattacke nur durch diesen Medikamenten einfach okay, erklären. Aber du hast dennoch jetzt Anzeige erstattet, obwohl du sie liebst. Richtig. Warum? Warum? Weil, wie gesagt, die Leute halt gegen mich Anzeige erstattet worden ist. Mein Gott, ist das aber ein Gewurstel da bei euch. Was sind das für Leute, die dann wieder Anzeige erstatten und weil ich angeblich halt diese Luft rausgelassen habe und bei ihr vor der Tür gewesen. Ein Kindergarten ist das ja. Ja. Wer hat denn da Interesse daran, euch da so die Hölle heiß zu machen? Das gibt mehrere Leute. Ich habe halt, es hat schon angefangen, als wir zusammengekommen sind, haben ja schon einige Leute versucht, sie auszureden, weil sie halt auch deutlich älter ist als ich. Wie alt ist sie denn? Sie ist 42, also 10 Jahre älter. Ja, gut. Ihr wart ja bei einer Paarberatung. Was haben die euch denn, oder hat der Mensch euch denn da gesagt? Also bei der Paarberatung hatten wir uns halt darauf geeinigt gehabt, okay, dass sie auszieht, dass erstmal dann eine Woche... Okay, das habe ich schon verstanden. Nee, so grob hat sie, ja. Hatte der Paarberater so... deiner Auffassung nach euch optimistisch gesehen, dass das noch klappen könnte oder eher... Hat das absolut optimistisch gesehen. Ja. Weil sie auch bei der Paarberatung in Tränen ausgebrochen ist und... Ja, das heißt noch nichts. Naja, aber auch gesagt hat, das ist mein Traum, den ich eigentlich gar nicht aufgeben möchte. Also, Andreas, ich weiß nicht, was da alles noch bei dir vorgeht. Wenn mich eine Frau, ein Mann, wer auch immer, niedergestochen hätte... wäre bei mir Schluss. Auch wenn es zurückzuführen ist auf irgendwelche Medikamente oder so, ist Schluss aus. Und dann auch noch mal, dass sie anderen Leuten mehr glaubt als dir, dass sie den Leuten glaubt, dass du die Luft da raus... Ist doch alles furchtbar. Ist doch alles grauselig. Vielleicht ist es richtig gut, wenn ihr auseinandergeht oder zumindest mal eine sehr lange Zeit auseinandergeht. Ja, das ist mir schon bewusst, auch wenn ich sie liebe... weiß ich oder habe das Gefühl, dass wir nicht mehr zusammenkommen werden. Ja. Nur mir geht es halt darum, weil ich sie liebe, möchte ich halt nicht, dass sie so eine hohe Strafe kriegt. Hm. Und allerdings gibt es gibt halt Mittel und Wege. Ich habe halt auch mit meinem Anwalt gesprochen. Hm. Nur dazu müssten wir zwei uns unterhalten, also sie und ich. Hm. Und ich komme halt momentan nicht an sie ran. Ja. Und Du hast den ersten Schritt, gemacht und hast sie angezeigt und nun willst du wieder nicht, dass sie richtig bestraft wird. Dafür willst du, dass sie sich mit dir unterhält, aber das will sie dann wieder nicht. Das ist doch verrückt alles. Also Jetzt lass es dann noch laufen, lass die Sache laufen. Und wenn da Medikamente im Hintergrund stehen, dann wird das schon vom Gericht berücksichtigt. Also kann ich dir jetzt auch keine juristische geben. Es geht ja nicht um juristisch gerade. Mir ging es halt darum, vielleicht hättest du einen Tipp, wie ich sie im Prinzip überzeugen kann, dass wir halt einfach mal reden. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was man da noch reden soll jetzt. Also, das ist so eine krude Geschichte. Ich weiß auch nicht, warum du jetzt auch nochmal mit ihr reden willst. Du hast sie nur angezeigt, nun lass den Dingen ihren Lauf. Okay. Ja, du bist jetzt nicht zufrieden. Doch, wie gesagt, ich hab nur gedacht, dass du eventuell einen Tipp gehabt hättest. Ja, pass mal auf. Da die Geschichte so umfangreich ist, wird dich mein Psychologe nochmal anrufen. Der kann da noch ein bisschen ausführlicher mit dir reden. Vielleicht hat er noch irgendein Detail, das er dir noch mehr klar machen kann oder so. Okay? Ja, klar. Okay. Andreas, wir rufen dich gleich wieder zurück. Meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Ja, okay, klar, tschüss. Danke. Tschüss. Von der Frau niedergestochen. Sandra, 26, guten Morgen. Hallo. Hallo Sandra. Um was geht's denn bei dir? Ja, also ich bin seit 5 Jahren verheiratet. Habe seit 2 Jahren eine Affäre. Seit 2 Jahren eine Affäre? Genau. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich nicht zu 100%, aber mir zu 98% sicher, dass ich von meiner Affäre jetzt schwanger bin. Ist da noch jemand mit dir im Zimmer? Nein. Nee, ich höre eine Stimme irgendwie, dann habe ich mich getäuscht. Ich habe den Fernseher an, soll ich den lauter? Ja, den mach bitte leise. Ja, bitte. Bist du fast sicher, dass du von der Affäre schwanger bist? Genau, zu 98%, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt wenig Sex mit meinem Ehemann, weil er viel arbeiten war und Und ich gehe dann davon aus, dass du nicht verhütet hast mit deiner Affäre. Genau, das ist richtig. Und warum war das so? Ich würde mal so sagen, dass ich nicht so drauf geachtet habe. Also die Anfangszeit schon, aber so danach haben wir dann eben mal das Kondom weggelassen. Sandra, ich will dir mal sagen, ich bin jedes Mal fassungslos. Und ich habe wirklich so einen Zorn, wenn ich sowas höre. Du bist auch eine junge, erwachsene Frau. Du weißt genau, wie man verhütet, was damit verbunden ist. Dass man so leichtsinnig sein kann, nicht zu verhüten. Das stimmt. Zum einen und zum anderen sich nicht zu schützen. Du gehst deinem Mann fremd und vögelst mit dem anderen Typ rum. Ich sag's jetzt mal wirklich so, wie es ist. So. Nee, das stimmt ja. So, und du weißt du, was deine Affäre noch alles so macht und du überträgst vielleicht eine Krankheit an deinen Mann weiter und der ist vollkommen ahnungslos? Das ist doch Wahnsinn, sowas. Also, wenn schon fremdgehen, dann aber bitte mit 100%iger Absicherung, was die sexuelle Übertragbarkeit von Krankheiten und natürlich auch die Verhütung anbelangt. Das stimmt. Also, ich sag's jetzt nochmal so, weil ich das ärgert mich sehr, wenn ich das höre. So, was ist das? Erzähl mir mal von dieser Affäre. Was ist das denn für ein Typ und was hast du für eine Beziehung zu dem? Eigentlich, eine sehr gute Beziehung, also wir treffen uns jetzt auch weiterhin und er weiß auch, dass ich schwanger bin. Wie hat er reagiert? Er hat sich gefreut. Ist er auch in einer Beziehung oder alleine? Nein, er ist alleine. Er ist alleine. Bist du denn in diesen Mann verliebt oder ist es eine reine Sexgeschichte? Ich würde mal sagen, also ich habe mich nach und nach in diesen Menschen verliebt. Mhm. Es weiß sonst niemand von dieser Beziehung? Doch so zwei bis drei meiner Freunde wissen das ungefähr. Was ist mit deiner Ehe los? Ja, da mein Mann viel arbeiten war oder immer noch ist, sehe ich ihn höchstens ein, zweimal in der Woche und ja, und das dann auch mal kurz Hallo und dann kurz Essen und das war's. Mhm. Also bei uns läuft sozusagen seit 3 Jahren mindestens schon so gut wie gar nichts mehr im Bett, auch in der Liebe gar nichts mehr. Also aber im Bett ab und zu schon, so habe ich es gerade verstanden. Ja, aber das sehr, selten. Sehr selten. Mhm. Sehr, sehr selten. Und wenn ihr euch dann seht oder wenn ihr mal, wenn mal Feiertage sind oder so und ihr, wie ist der Umgang so miteinander? Nicht schön. Also nicht schön. Ich fühle mich dabei nicht wohl, wenn ich in, wenn er in unser Haus kommt und ja. Ah, ja. Also wir sagen, wir reden kaum noch miteinander. Ihr habt hoffentlich keine Kinder? Nein, nee. Nein. Mhm. Warum bist du dann noch bei deinem Mann, Sandra? Ja, das ist, ich würde mal sagen, ich bin 26. Er war meine erste große Liebe und mhm. ja, ich irgendwie hänge ich natürlich noch an ihm. An was hängst du denn da? Was ist denn da, was dich hält? Ja, ich weiß das auch nicht so ganz, also ich kann es nicht beschreiben. Das ist so ganz komisch. Also ich. Ist es vielleicht eine Illusion oder die schöne Erinnerung an ganz früher, als es gut war? Das kann sein, ja. Das ist so eine sentimentale Verbindung, die man dann zu Menschen hat, die aber mit der Realität und der in der und der und der Gegenwart nichts mehr zu tun haben, ne? Das stimmt, ja. Also das kann so sein, dass ich da. Ja, und hier, mein Problem ist jetzt eben, dass ich eben nicht weiß, ob ich es ihm sagen soll, dass das Kind eben nicht von ihm ist oder dass ich ihn auch gleich sagen soll, dass ich seit 2 Jahren schon eine Affäre habe. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihm das gleich, also rein Wein einschenke, dass ich schwanger bin von eben von meiner Affäre. Ja, oder ob ich es bleiben lasse und mich ganz von meinem Mann trenne. Erwägst du denn auch noch die Möglichkeit, deinem Mann zu sagen, dass das Kind von euch ist? Ja, also er denkt, das sei von uns beiden, das stimmt. Ach so, er weiß das, dass du jetzt schwanger bist, oder wie? Ja, er weiß, ja, ich bin im 4. Monat. Genau. Und er weiß das? Er ach so, weiß das. Ach so, und er denkt, du seist von ihm schwanger? Genau. Und da gibt es noch so ein kleines Problem. Ich habe von 2 seiner Freunden gehört, dass er unfruchtbar sei. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, ist er es oder ist er es nicht? Mhm. Ich meine, wenn er unfruchtbar wäre, würde er sich ja kaum über das Kind freuen. Ja, aber auch wenn jemand unfruchtbar ist, gibt es immer noch irgendwelche Zeichen und Wunder, dass es dann doch mal klappt, wenn es auch vorher attestiert worden ist. Aber darüber müssen wir uns ja gar nicht unterhalten. Ich glaube, die Sache ist aber glasklar, was du tun musst. Sie meinen, ich sollte mich da auf jeden Fall von meinem Mann trennen und ihn da rein Wein einschenken. Aber definitiv. Übrigens, ich duze dich, dann kannst du mich auch duzen. Ja, okay. Ja, aber definitiv. Wenn du schon sagst, ich habe das gar nicht gerne, wenn der in euer Haus kommt, ist das ja eine Aussage, die so viel beinhaltet, dass du mit diesem Mann eigentlich gar nichts mehr zu tun hast, innerlich. Ja, das dann, stimmt. Dann nimm das jetzt als Zeichen, dass du einen radikalen Neuanfang in deinem Leben machst, nämlich indem du dich auch trennst von deinem Mann. Ja. Alles andere, ich meine, du hast dich ja schon genug jetzt rein manövriert in eine Situation, die sehr unangenehm ist. Das stimmt. Jeder Tag, den du weiter lügst oder neue Sachen dir ausdenkst, desto schlimmer wird es für dich. Ja, das weiß ich, aber ja, also ich muss auf jeden Fall jetzt einen Schlussstrich. Das ist ein schwerer Schritt, den du jetzt gehen musst. Ja, aber den musst du gehen und den musst du ganz alleine gehen. Da kann dir auch keiner bei helfen. Die Frage ist jetzt noch, was ist mit dieser Affäre? Würde die Affäre denn, würdest du mit diesem Mann zusammenleben wollen? Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, mit meinem Kind dann mit ihm zusammen zu wohnen, genau. Mhm. Würde er das auch gerne wollen? Ja, also er hat mich ja auch schon vor einem Jahr gefragt, ob ich nicht gerne zu ihm ziehen möchte. Aber er weiß die Situation, dass ich noch verheiratet bin. Das weiß er. Davon war ich jetzt ausgegangen, nicht, dass du ihn auch noch belogen hast. Nee, das weiß er. Ja. Hattest du denn in eurer Ehe auch schon immer wieder den Kinderwunsch? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin 26, ich habe normalerweise nicht über Kinder nachgedacht. Das war noch nicht so dein Thema? Nee, irgendwann, aber jetzt noch nicht. Genau. Bist du auch dann berufstätig noch? Ja. Ja, ja, Sandra, also jetzt hilft, glaube ich, nur, jetzt musst du du musst offensiv an die Sache jetzt rangehen. Jetzt musst du Klartisch machen. Und das sind dann erstmal ein paar schlimme Wochen und Monate vielleicht, die vor dir liegen. Ja. Wie schätzt du es denn ein? Wie wird denn dein Mann reagieren? Also ich weiß es nicht. Ich schätze mal, er wird sehr aggressiv sein, weil er ist Türke. Mhm. Ich habe nichts gegen Ausländer, überhaupt nichts, aber man weiß ja, wie Türken reagieren, wenn sie erfahren, dass ich ihn seit 2 Jahren betrogen habe. Also ich schätze mal, da wird er richtig aggressiv, und ich habe da auch ein bisschen so die Vermutung, dass er mich dann vielleicht eventuell schlagen würde. So, du musst es ja auch nicht, du musst ja gleich nicht die ganzen 2 Jahre hinlegen als Wahrheit. Ja. Es reicht ja aus, wenn du sagst, du hast einen neuen und du bist von dem schwanger. Um die Gefahr von dir abzuwenden und vielleicht auch die Verletzung für ihn geringer zu halten, muss man vielleicht diese 2 Jahre gar nicht erwähnen. Es geht nur darum, dass du jetzt ein ehrliches Leben führst. Das stimmt, ja. Vielleicht ist er aber auch unzufrieden in eurer Beziehung. Das kann ja auch sein. Natürlich, er wird unzufrieden sein. So wie du euer Eheleben beschreibst, wird er unzufrieden sein. Vielleicht ist es letztendlich für ihn auch eine Erleichterung, dass sich die Sache sich jetzt dann so entwickelt. Kann ja sein. Hoffe ich das natürlich, dass es dann so enden wird. Ja. So, das hoffe ich für euch beide. Und du musst jetzt was unternehmen. Ja, das werde ich machen. Ja, Sandra, alles Gute wünsche ich dir. Danke, ebenso. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für heute und für alle anderen Sendungen auch. Und unser Thema morgen heißt: Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Wer etwas erlebt hat, aufgrund dessen er in der Zeitung gestanden hat oder im Fernsehen vielleicht auch berichtet wurde, der möge bitte morgen anrufen. Vielleicht wart ihr verwickelt in ein Verbrechen, oder ihr habt einen schweren Unfall gehabt, oder ihr habt etwas ganz Besonderes unternommen oder habt ein ganz ausgefallenes Hobby, weswegen auch ein Zeitungsbericht über euch geschrieben wurde, oder ihr habt einen Star kennengelernt und man hat euch abgelichtet mit dieser Persönlichkeit, wie auch immer, und habt dazu eine interessante Geschichte zu erzählen. Nur Star reicht natürlich auch nicht aus, da muss schon ein bisschen was zu erzählen sein. Morgen ist das Thema: Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Ab 0 Uhr bitte morgen anrufen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Soran, guten Morgen. Jo. Soran, ist das ein türkischer Name? Nein, jugoslawisch. Ein jugoslawischer Name. Jawohl. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Ja. Also vorab möchte ich mal kurz sagen, du hast ja gestern mit der Dame gesprochen, was Gran Canaria anging. Genau. Und da fiel mir auf, da hattest du gesagt, war ja Thema Neid. Da hattest du wirklich aus der Überzeugung, aber auch schön gesagt, ich beneide dich, aber im Positiven. Mhm. Und ich denke auch, dass das für dich auch eine Option mal wäre, denke ich mal. Da sah man auch richtig, wie du begeistert warst und so, dass das auch, denke ich, für dich mal interessant wäre. Aber im gleichen Maße beneide ich dich auch und bewundere ich dich im gleichen Maße, zwar für deinen Job, den du machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also beneiden deshalb, weil das natürlich unheimlich interessant ist und du direkt in die Seele der Menschen gucken kannst, möchte ich mal sagen. Ich bewundern, weil dann natürlich, ja, du. Ja. Ich bin auch sehr, sehr, sehr froh und sehr dankbar für diesen Job, den ich habe. Ich auch, weil du machst wirklich das, der ist immer wieder jeden Tag interessant, was du möchtest und was auch von Natur dein Talent ist, das muss man natürlich sagen. Manche können das zwar lernen und jahrelang studieren, aber die werden das nicht so hinkriegen wie du, will ich mal einfach sagen, der einfach Dankeschön. Mensch, das einfach in sich hat, das ist einfach so. Du kommst, die Menschen vertrauen dir, die glauben dir, und du kannst ja doch unheimlich gut einschätzen, die Menschen. Also du hörst 3 Sätze und dann weißt du genau, will der dir einen vormachen, erzählt er dir nur Scheiße, oder du hast halt einfach drauf, ne? Das ist nicht einfach. Vielen Dank. Na wirklich. Wolltest du mir das sagen oder hast du auch noch ein zusätzliches Thema? Das wollte ich dir vorab sagen. Sehr nett. Grundsätzlich bin ich immer froh, wenn es auch gerade aus öffentlichen Medien auch mal was Positives kommt. Nicht nur Werbung und Negative sind ja auch mal Sachen, die Menschen weiterhelfen und weiterbringen. Ja. Müsste eigentlich viel mehr von geben, finde ich. Ja. Darf jetzt Radio eigentlich und Fernsehen sollte eigentlich da sein. Aber wie auch immer, solche, bist du ein gutes Vorbild. Dankeschön. Ja, aber ich hatte, oder gestern war die Geschichte Neid, und ich wollte eigentlich auch was ganz anderes ansprechen, weil ich denke, dass du noch ein guter Ansprechpartner bist. Aber Neid ging es darum eben, dass man sagt, okay, ich bin also relativ schnell reich geworden, was viele nicht erwartet haben oder was vielen noch komisch vorkommt. Also du bist sehr schnell reich geworden? Genau, ja. Wie reich bist du, wenn ich fragen darf? Ja, relativ. Also da, wo ich hergekommen bin, ich bin ein Millionär, will ich mal sagen, vielleicht mehrfach sogar. Achso, also Millionen. Rede ich mal nicht gern drüber, aber das war eben das Thema Neid. Ich hätte auch zum anderen Thema angerufen, aber. Nee, ist ja okay, ist ja keine Schande. Ist ja toll, wenn du erfolgreich bist. Und wie hast du deine Million oder deine Millionen, wie du sagst, wie hast du die gemacht? Ja, eigentlich, ich bin Autohändler. Ne? Als Autohändler? Ja. Ehrlich, da kann man so viel Geld verdienen? Ja, du haust hoffentlich die Leute nicht übers Ohr. Nein, das sagen, genau, das ist immer die Vorurteile, genauso. Ja, Autohändler haben nicht so einen guten Ruf. Du hast doch bestimmt Kilometer gedreht und so. Das ist aber Quatsch. Ich habe vor 5 Jahren angefangen und habe eben mehr gemacht wie andere, bin auch mehr Risiko gegangen und habe mich dann hinterher relativ schnell gesteigert. Was ist das für ein, handelst du mit Neuwagen oder mit Gebrauchtwagen? Nee, gebraucht. Wie, und in 5 Jahren macht man 1 Million? Ja, kann man, ja. Wie ist denn das möglich? Hast du ja riesen Gewinnspannen. Nee, ich habe eigentlich viel gemacht einfach, viel Stückzahlen. Ne? Ich sag mal, wenn, ob du mir glaubst oder nicht, ich habe es selber noch nicht realisiert und ich will es auch irgendwie gar nicht realisieren, weil es für mich eigentlich, ich habe es aus einer ganz anderen Motivation gemacht. Ich, wie gesagt, die Geschichte ist ja, ich bin aus dem Kinderheim groß geworden mal und ohne Eltern und so weiter, wie das nun mal so ist. Und dann also kommst du eigentlich aus armen Verhältnissen? Aus einfachen und armen Verhältnissen? Kann man sagen. Ja, umso toller. Gratulation, finde ich super. Bitte? Ja, umso toller. Gratulation, finde ich toll, wenn jemand das schafft. Ja, aber Domian, das sagen viele und vielleicht beneiden die da was Falsches. Man muss, ich sag's einfach mal so, und das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, ich habe erkannt für mich, dass Geld nicht das ist, was wirklich Glück bringt. Also ich kann das nur noch mal sagen, das ist auch kein doofer Spruch, ich kann es aus Erfahrung sagen. Ich habe beides gesehen ja, und ich beneide Menschen, die wirklich mit dem, was sie haben, glücklich sind. Nur sind das so die Natur des Menschen ist gierig zu sein, Domian. Ich meine, das weißt du bestimmt besser. Hast du absolut recht. Aber ja, weißt du, wenn solche Sachen, sehr reiche Leute sagen, Geld macht nicht glücklich. Das ist natürlich wahr. Aber dann denken sich natürlich Leute, die nicht viel Geld haben, Mensch, ich hätte zumindest so viel, dass ich mir keine existenziellen Sorgen machen muss. Das ist noch kein Glück unbedingt, aber es ist schon mal eine große Beruhigung und eine Absicherung. Ich finde das wieder super und das ist auch keine doofe Schleimerei, auch wenn, wie du das eingeschätzt hast. Und genauso ist das gewesen, wenn ich diskutiere mit Kollegen in meinem Alter, die hatten jetzt so ein Pokerturnier und unter, ich sag mal, mit denen ich Fußball spiele, aber ich bin ganz normal, ich klage keine dicken Klamotten und so und ich bin ganz normal, ich bin immer noch wie früher, das ist wirklich so. Was und eben das Gewissen, ich habe dicke Autos und so, dann komme ich mal zu einem Ferrari und Porsche, das ist das Einzige. Ja. Aber das ist ja auch mein Job. Halt. Wenn du sagst, da ist dann auch vielleicht ein bisschen Hobby und ein bisschen Angeberei, gebe ich offen zu, aber nicht so, wie soll ich dir sagen, das ist so ein bisschen. Okay, wenn du sagst, es macht nicht glücklich, was vermisst du denn in deinem Leben, was materiell gut abgesichert ist? Was vermisst du? Genau, das wollte ich dir ja sagen, pass auf. Du hast ja genau richtig gesagt, die sagen, hör mal, Unverschämtheit, der will uns verarschen. Der sagt das zwar, aber warum hat er das dann gemacht mit den Millionen und hin und her? Ja, warum hat er dann so viel gearbeitet? Und das kann ja nicht sein, wir streben ja alle danach. Ne? Der Preis dafür, den ich bezahlt habe, ist sehr hoch gewesen. Wie hoch ist dieser? Was ist das für ein Preis? Pass auf, ich habe viel an Menschlichkeit aufgegeben. Das ist einfach. Was heißt das konkret? Ja, du hast Leute schon belügen müssen? Nein, nein, pass auf. Nee, das ist wirklich, ich kann dir das erzählen, aber das ist nicht so. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt, ja, und habe da auch gearbeitet, war da auch sehr erfolgreich, nur ich konnte vom Gewissen her, ja, den Job nicht mehr ausführen, obwohl ich gut verdient habe. Okay, wenn du sagst, du hast Menschlichkeit aufgegeben oder verloren, was meinst du damit? Trotz allem, ja, pass auf, ich kann dir das sagen. Trotz allem, weil Geld gierig macht, das ist es einfach. Und du das selbst bei dir auch bemerkt hast. Ja, und wie? Ich bin ja von Grundsatz schon, möchte ich sagen, die Gier ist eine menschliche Schwäche. Guck mal, ich habe mich von allen Schwächen weggehalten. Ich habe nicht geraucht, ich trinke keinen Alkohol, weil ich bin immer, das ist auch das, was mich im Kinderheim, im Gegensatz zu den anderen Kindern, die fast alle mit mir im Zimmer waren, die sind alle abgekackt, weißt du? Das ist einfach so. Also wenn du sagst, du hast eine gewisse Menschlichkeit verloren. Mhm. Ja, aber die haben, möchte ich mal sagen, fast alle Reichen verloren. Ja, ich sag mal, so einen Job, den du machst, oder das ist eine ganz andere Erfüllung, das kannst du mit Geld gar nicht aufwiegen. Mach's noch konkreter. Zum Beispiel, hast du eine Familie oder bist du alleinstehend? Genau, das ist es. Das ist der Punkt. Ich habe Frau und Kind. Ja. Ja. Und seitdem ich das Kind habe, denke ich so. Also vorher habe ich nicht so gedacht. Das heißt, du hast nicht viel Zeit zum Beispiel für deine Frau oder dein Kind haben können, während du gearbeitet hast. Also mir geht es hauptsächlich um mein Kind, sage ich jetzt mal. Klar, Frau ist ja auch immer wieder ein Thema für sich. Da müssen wir mal einfach zum anderen Zeitpunkt drüber sprechen. Da bist du ja auch Fachmann, aber das wird jetzt die Sendung, der Sendung sprengen. Auf jeden Fall hatte ich, was mir sehr leid tat, zu wenig Zeit für mein Kind. Ja, und wie alt ist das Kind jetzt? Der ist jetzt 9. 9. Und ich habe mir immer wieder gesagt, also ich sage dir eine konkrete Situation, weil das möchtest du ja hören, wo du merkst, ich habe zu viel Mensch. Da ruft ein Kunde an, ja, und ich bin gerade, ich unternehme unheimlich viel mit meinem Kind, aber immer dann mit dem Gedanken, weil ich habe immer 18 Stunden am Tag gearbeitet, Tag und Nacht Auto, weil ich ein Autokranker, ich träume von Autos, ja, ich bin schon ein Fanatiker und deshalb verdiene ich dann auch mehr wie andere, das ist einfach so. Okay. Ja? So. Und dann ruft jemand an und dann sagt er, ja, ich komme gleich vorbei. Also ich habe aber was geplant mit meinem Kind. Ach so. Also, was mache ich? Ich gehe hin und verkaufe er das Auto. Denkt und er an und Auto sagst, dem kind, sagst dem Kind erstmal ab, du schiebst das Kind erstmal zur Seite. Oder alleine schon, wenn ich ans Telefon gehe und der erzählt mir gerade was und ich unterbreche den, das ist so eine, so ran. Ist eine Verletzung. Hast du, ich verstehe das, hast du im Moment deinen Autohandel noch? Ja, noch. Ja, zum Glück läuft es jetzt schlecht, weil wir eine Krise haben. Ja, aber du könntest doch jetzt wirklich in eine hochluxuriöse Situation hast du doch. Du bist ein junger Kerl von 34. Du hast ein Millionchen auf dem Konto. Du könntest doch sagen, ich verkaufe den Laden jetzt, ziehe mich ins Privatleben zurück und mache nur noch beruflich irgendwelche Kleinigkeiten und kümmere mich um meine Familie und mein Kind. Das ist doch Luxus. Ja, warum machst du das nicht? Was ich ja machen möchte, ich möchte mich sozial engagieren. Ich möchte was für Kinder tun. Super. Das möchte ich sagen, das ist das Einzige, was ich gemerkt habe. Ich trainiere Kinder und so weiter. Kein Geld, es ist wirklich so, das hört sich vielleicht ab, kein Geld der Welt kann mir dieses Glück geben, dieses Glücksgefühl geben. Ja, was ich habe, wenn ich mit den, ich nehme oft die Freunde von meinem Sohn mit und dann gehen wir in den Spielpark und unternehmen da was und spielen zusammen Fußball. Also es gibt einfach nichts Größeres. So, weißt du, dass ich das ausgesprochen ehrenwert finde. Ich habe Respekt davor von Leuten, wenn Leute erfolgreich sind und wenn sie auch gut Kohle verdienen, sollen sie alle verdienen. Aber wenn sie dann mit der vielen Kohle, die sie verdienen, auch noch Gutes anstellen, und das planst du ja, das finde ich gut. Das finde ich wirklich richtig. Guck mal, und dann habe ich mir noch überlegt, ich habe mittlerweile festgestellt, das ist das menschlich. Ich glaube, von meiner Natur aus bin ich ein unverbesserlicher Weltverbesserer. Nur dadurch, dass ich verblendet war, durch diese Geldpreis, das immer im Hintergrund getreten. So, aber das, mir raus, ja, aber das kannst, ich habe gesehen, es ist nicht mein Weg. Okay, aber das kannst du doch jetzt alles wieder gut machen. Du kannst es doch jetzt wieder gut machen. Ich versuch's, ja. Also das ist doch toll, was für einen Weg du vollzogen hast und auch so eine Einsicht, das sind doch alles tiefgreifende Erfahrungen. Und wenn du jetzt noch daraus jetzt was Gutes hinbiegst, ist doch perfekt. Ich hoffe, dass ich den Absprung schaffe, Domi. Ich hoffe. Ja gut, das liegt in deiner Hand. Dabei. Ich hoffe, viele glauben es mir nicht und sagen, hör mal, du erzählst Scheiße, weißt du, du machst das Kohle und alles. Ich weiß nicht, warum du uns da, die glauben mir. Und je länger ich aber rede und so überzeugender, desto mehr glauben die mir. Die denken, Mensch, der meint's ja wirklich. Ja, und irgendwann musst du fragen. Der denkt, der ist wirklich an Kindern interessiert. Der ist tatsächlich einen falschen Weg gegangen. Einen Weg gegangen, der er nicht ist. Ja, oder musst du Fakten schaffen und dann glauben die Leute dir auch. Ja, also, finde ich eine interessante Lebensgeschichte. Und wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, Respekt, finde ich toll, so ran. Und wünsche dir nur alles Gute und viel Erfolg für deine Projekte. Darf ich dir noch was sagen, Domi? Bitte. Weil da bitte ich wirklich um deine fachmännische Meinung. Das hat mir seit Jahren, macht mir das schlaflose Nächte manchmal. Ist einfach so, wenn ich wieder Zeit habe. Und zwar möchte ich eine Sache einführen. Und zwar ist das ein Erziehungsführerschein. Ja, das ist vielleicht wirklich für mich ein interessantes Thema. Wenn du jetzt sagst, nee, das ist Quatsch und alles, dann lehne ich jetzt vielleicht... Ein Erziehungsführerschein? Und zwar geht es mir darum, du musst einen Autoführerschein machen, jeder Vollpatient muss einen Autoführerschein machen, weil er sonst gefährden könnte, ist ja auch korrekt. Aber sowas Wichtiges wie Kinder auf die Welt bringen, wie du auch gerade gesagt hast, wo sich dir die Haare sträuben, zu Recht, ich gehe Fremdvögel rum und dann benutzt man immer ein Kondom, was für eine Verantwortungslosigkeit. Ja. Weißt du, ich mache mal einen Vorschlag. Ich gucke gerade auf meine Uhr. Wir haben uns sehr lange unterhalten über deinen Werdegang. Das Thema Erziehungsführerschein können wir an anderer Stelle nochmal aufgreifen. Ja, sehr gerne. Ne? Das machen wir mal so. Auf jeden Fall freue ich mich. Nur kurz anschneiden, es geht darum eben, dass ich sage, sobald eine Frau schwanger ist, ja, musste zum Frauenarzt und dann wird ein Führerschein für Eltern gemacht und dann kann der Staat oder eben die Institution sehen, okay, sind das Alkoholiker, Gewalt zugeneigt und können schon früher eingreifen und helfen oder nach Entscheidungen suchen, damit eben die Zukunft der Kinder nicht so geschrieben ist, dass sie so eine Supernanny angreifen muss. Haben wir als Idee mal so aufgenommen. Okay. Soran, freut mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Bianca ist hier. Bianca ist... Ja, hallo. Ja, Bianca. 35 bist du, oder? Ja, genau. So. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich in einer Beziehung bin und auch schwanger bin von dem jungen Mann. Er möchte das Kind nicht unbedingt, also er möchte schon ganz gerne, dass ich abtreibe, weil er sich einfach zu jung fühlt und keine Ahnung. Wie alt ist er denn? 24. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 7 Wochen, aber kennen uns 2 Jahre. Also 7 Wochen? Ja. 7 Wochen de facto und dann schon schwanger. Ja. Auch noch nichts von Verhütung gehört. Um das Thema nochmal aufzugreifen. Moment. Wir haben verhütet. Nur irgendwas ist da mit dem Kondom schiefgelaufen. Achso, das Kondom ist geplatzt. Ja. Hört man auch immer wieder gerne. Nee, aber es ist wirklich Tatsache. So. 7 Wochen und dann ging es aber ratzfatz direkt gleich am Anfang, ne? Ja, genau. Er möchte das Kind nicht haben. Nein. Du möchtest es haben. Ich möchte schon, ja. Er stellt mich jetzt auch vor die Wahl, entweder er oder das Kind, ne? Ja. Ist die Antwort doch klar, oder? Naja, logisch. Was ist das denn für ein Typ? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Du kennst ihn 2 Jahre, da kannst du ihn ja schon ein bisschen einschätzen. Er ist eigentlich ein sehr lieber Typ, nur das Problem an der ganzen Sache ist ihm teil, dass er auch noch verlobt ist, ne? Mhm. Also du bist ja Affäre. Genau, die Geliebte. Die Geliebte. Ja, und, genau. Und seine Beziehung weiß natürlich nichts von... Nein, also ich schätze mal, sie wird schon wissen, dass da irgendwas ist zwischen uns, weil sie mich auch kennt, aber sie weiß halt nicht, dass ich von ihm schwanger bin. Glaubst du denn, dass da zwischen euch schon größere Gefühle angesagt sind? Bei uns, also bei mir, also von meiner Seite aus auf jeden Fall, es ist mein Traummann. Ja. Bei ihm, er sagt immer, ja, er liebt mich, er will mich nicht verlieren und was weiß ich nicht alles, aber richtig entscheiden kann er sich halt nicht, ne? Mhm. Und deswegen weiß ich halt auch nicht, spielt er mit mir, meint das wirklich ernst, warum kann er sich nicht lösen, weiß ich nicht. Nun ist die Sache ja nur sehr frisch mit 7 Wochen, aber letztendlich ist ein großer Zeitdruck jetzt entstanden durch deine Schwangerschaft. Genau. Und hast du den Eindruck, dass er das wirklich ganz ernst meint, entweder das Kind oder ich? Gute Frage, nächste Frage. Ich meine, er schreibt mir jedes Mal, wenn ich ihm dann eben halt auch schreibe oder so, per SMS oder so, schreibt er mir jedes Mal, ich möchte das Kind nicht, aber du willst es ja behalten. Also von daher kann ich das nicht richtig einschätzen, ne? Weil er sagt auch, er schafft das nicht mit dem Kind. Also er packt das nicht. Mhm. Ja, nur was soll ich denn sagen? Ne? Ich muss ja auch irgendwie das schaffen. Mhm. Ja, ist einfach so. Also, Ich finde, das ist gar keine Frage. Jeder Mann, der eine Frau vor so eine Alternative stellt, hat sich selbst diskreditiert. Mhm. Dadurch ist eigentlich schon klar, was mit ihm los ist, wenn er sagt, ich oder das Kind. Also das Problem ist, was ich eben halt auch nicht verstehe, er möchte mich aber weiterhin sehen, verstehst du? Er möchte mich sehen, er möchte wiederherkommen, er möchte dies, er möchte das. Und das ist das, was ich alles nicht verstehen kann. Mhm. Ne? Ja, also dann müsst ihr beiden, ihr seid ein guter Essen, ein bisschen jünger als du, aber dann müsst ihr beiden halt jetzt wie erwachsene Menschen miteinander reden und klar über die Zukunft sprechen. Wie soll das weitergehen? Und wenn du ihm absolut klar machst, dass du das Kind haben möchtest, egal ob er da ist oder nicht da ist, dann weiß er schon mal, woran er ist. Ja, klar. So, und dann kannst du auch sehen, wie ernst er es mit seinen Gefühlen dir gegenüber meint, ob er sich aus seiner Beziehung vielleicht löst und sich zu dir bekennt oder wie auch immer das Ganze sich dann entwickeln wird. Ja, klar. Oder fühlst du dich da von ihm auch ein bisschen unter Druck gesetzt? Ja, logisch fühle ich mich unter Druck gesetzt. Ja, klar. Ich bin ja auch nicht unter Druck, ne? Ja. Ich meine, ich wusste von Anfang an, er ist verlobt. So. Klar habe ich irgendwann meistens gesagt, irgendwann möchte ich auch meine Entscheidung, weil ich habe keinen Bock, ständig hier deine Geliebte zu spielen, ne? Mhm. Weil ich möchte ja auch, sage ich jetzt mal, der Außenwelt zeigen, hey, guck mal, ich habe hier meinen Traummann gefunden, ne? Mhm. Aber so das Problem ist, dass er stellt mich jetzt vor die Wahl, ne? Und das tue ich halt auch nicht. Und das tut mir halt verdammt weh, und das merkt er nicht. Dann sag's ihm doch. Ne? Das habe ich ihm schon oft, so direkt noch nicht gesagt, weil ich ja die Zeit noch gar nicht dazu hatte. Ja, ja, das ist ja auch völlig albern, dieses Problem. Das ist nun so ein ernstes Problem, per SMS zu besprechen. Genau. Ihr müsst euch zusammensetzen und einfach klar jetzt über eure Zukunft sprechen. Nur so geht es. Ja. So, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Problem ist aber auch, wenn ich dann zu ihm sage, hey, komm doch mal vorbei oder lass uns mal treffen, wir müssen über dieses Thema reden, dann kommt immer nur, ja, ich versuche es. Oder es kommt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt dies oder das ja, oder jenes. Bianca, aber was ist denn dann da los? Dann ja, kannst du den auch vergessen. Ja, ja, klar. Mein Gott nochmal, du bist schwanger von dem. Mhm. Und der hat nicht mal Zeit, mit dir zu reden. Ja. Also, mach einen Versuch, mit ihm zu reden. Wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht und dann ist es dein Leben und das Leben deines Kindes und dir. Mhm. Ja? Hast du schon ein Kind? Ich habe schon mehrere, ja. Ach, hast du mehr? Ja, ja. Hast du also Erfahrung? Ja, ja, klar habe ich Erfahrung. So, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja, klar. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Danke, ciao. Miriam ist hier. Miriam ist 23. Hallo Miriam. Ja, hallo. Haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir versuchen es mal nochmal. Um was geht's denn? Ja, es geht um meine jetzige Beziehung. Mhm. Und zwar, ich bin jetzt mit meinem Freund seit ein paar Monaten, so 7, 8 Monate. Schalt doch bitte den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz runter. Ja, mach ich auch. Ja. 7, 8 Monate mit der Beziehung. Ja, aber wir kennen uns schon seit 3 Jahren ungefähr. Mhm. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Und ja, es läuft eigentlich gut, aber wir haben ein Problem, und zwar die Religion. Aha. Inwiefern? Ja, ich bin Moslem. Ja. Und er hat gar keine Religion. Ja. Er ist Atheist. Ja. Und aus welchem Land kommt er oder seine Familie? Er ist Deutscher. Er ist Deutscher. Mhm. Mhm. Ja. Und das Problem ist jetzt, beschreibst du noch ein bisschen genauer? Ja, wir sind jetzt halt ziemlich lang zusammen und ich liebe ihn sehr. Und ihr seid heimlich zusammen, sicher? Nicht so richtig. Ja. Ja, seine Familie, die kennen mich ja alle wohl. Hast du denn Probleme damit, dass er Atheist ist, oder hat deine Familie Probleme damit? Oder hätte ja, deine Familie damit? Ich habe auf jeden Fall Probleme damit. Und klar, meine Familie wird auf jeden Fall damit Probleme haben. Weiß denn deine Familie schon, dass du mit ihm zusammen bist? Nicht meine ganze Familie, aber meine Mutter weiß ja schon, dass wir zusammen sind. Meine Schwester. Ja, halt Teil meiner Familie wissen das schon, aber nicht alle. Und für dich ist das auch ein Problem, dass dein Freund ein nichtgläubiger Mann ist? Ja, auf jeden Fall. Warum? Warum? Weil ich einfach in die Zukunft denke. Wir sind jetzt zusammen, aber ich will gerne, dass wir zum Beispiel jetzt heiraten, dass wir hier Kinder bekommen. Da mache ich mir ja schon Sorgen, wie wir jetzt unsere Kinder erziehen werden. Wie sieht das einfach in der Zukunft, ob wir überhaupt jetzt die Möglichkeit haben werden, zu heiraten. Ja. Weil als Muslimin, ich darf ja überhaupt nicht eine Nicht-Muslim heiraten. Ja. Was sagt deine Mutter denn zu dem Problem? Ja klar, meine Mutter sagt, wenn er sich konvertiert, ist ja gar kein Problem, aber wenn er sich jetzt nicht konvertiert, wenn, ein ganz großes Problem. Also das heißt, wenn dein Freund auch Moslem würde, dann würde deine Familie sagen, okay, wir haben nichts dagegen, und dann wäre es kein Problem. Genau. Aber das ist natürlich so eine Sache, Miriam, wenn man nicht dran glaubt, kann man ja sich auch nicht dazu zwingen und auch nicht, ich finde es sogar unehrlich, in eine Religion beizutreten, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es eigentlich... Das weiß ich ganz genau. Ja. Und deswegen, ich finde es auch ein bisschen blöd, weil wenn man das auch nicht will... Genau. Andererseits finde ich, das Entscheidendste ist, dass ihr beide euch liebt. Wenn er muss deinen Glauben respektieren, und ich finde, du solltest seinen Nicht-Glauben respektieren. Wie man das mit den Kindern regelt, das ist dann das zweite Problem, was man aber auch lösen kann. Es ist eine Frage der Toleranz, wie man, dass durchaus ein gläubiger und ein nichtgläubiger Mensch zusammenleben können. Ich glaube, das geht. Jetzt ist meine Sendung vorbei, aber wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Okay. Dann legst du auf, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. Okay. Tschüss. In der Technik Gundel Blandin, und morgen heißt unser Thema: Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht, bis morgen. Tschüss.